17 Uhr. Hörspielzeit auf NDR 3. Wir wiederholen heute Auf der Insel wollte sie ihm sagen von Françoise Xenakis in der Hörspieleinrichtung von Reinhard Hummel. Das Hörspiel nach der Erzählung Inselgespräch von Françoise Xenakis entstanden, erzählt die Geschichte zweier Liebender in Griechenland zur Zeit des Obristenregimes. Vor 3 Jahren ist der Mann als Regimegegner in ein Lager auf eine der damaligen Gefängnisinseln gebracht worden. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelingt es der Frau, eine Besuchserlaubnis zu bekommen, und sie fährt auf die Insel. Der Fuß stand im rechten Winkel, gebrochen. Ein Wachposten hielt seine Hände fest, der andere schlug ihm mit einem Stock in die Zähne. Ja, ja, sie wollte ihm sagen, selbst auf die Gefahr hin, dass er sie deswegen noch immer für ein naives Ding hielt. Sie wollte ihm sagen, dass die kleine Tanne jetzt Wurzeln geschlagen hatte, ganz sicher. Dass nun, nachdem sie 3 Winter überlebt hatte, anzunehmen war, es würde ein Baum aus ihr. Dass sie ihr jeden Abend nach Sonnenuntergang Wasser gab und dass sie dabei mit der rechten Hand, in der sie die Gießkanne hielt, die linke umklammere, um zu glauben, nur einen Augenblick lang, er sei da und helfe ihr, die Gießkanne zu tragen, diese alte rinnende Gießkanne. Sie ist vollständig, die Akte. Das hatte man ihr schon vor mehr als 2 Monaten versichert und gesagt, man werde ihr ein Papier ausstellen und mit diesem Papier könne sie hinüberfahren. Schon 8 Monate davor war die Akte vollständig gewesen. Dann war die Vorladung gekommen. Jetzt verlangten sie noch einen Taufschein. Sie hatte das Papier, diesen Schein mit der Zauberformel, zurückgeben müssen. Und die Peitsche zerfetzt das Fleisch. Die Finger ausgerissen, 1000 Mann in den Steinbruch. Die Augen ausgelaufen, 500 zum Hacken. Die Steine werden gebrochen, weggeschleppt, ins Meer geworfen. 3 Jahre jetzt, dass man ihn mitten in der Nacht abgeholt hatte. 1 Jahr ohne Nachricht, dann die Mitteilung über seine Deportation auf die Insel. 3 Jahre, dass sie sich angewöhnt hatte, ihre linke Hand unter dem rechten Arm zu verstecken, wenn sie sprach. Aus Angst, sie könnte versehentlich jemanden damit berühren. Und das wollte sie nicht. Neben einem Zelt ausgestreckt ein Mann, regungslos, der Sonne preisgegeben. Aus seinem Ohr quillt Blut. Nur die Wellen an den Felsen. Ein Stück weiter die spanischen Reiter. 2 seiner Zeltkameraden haben die Erlaubnis bekommen, den Körper des Mannes wegzuschaffen. Die breiten, schwarzen, geschwollenen Striemen bilden eigenartige, schöne Muster auf seinem Rücken. Wenn sie hereinkam, würde sie als erstes zu ihm sagen, ich liebe dich, denn als sie ihn holten, hatte sie einige Tage lang vergessen, dass sie ihn liebte. Er war ihr mit seinen Ansprüchen auf die Nerven gegangen, wollte sie immer vollkommen. Sie war garstig gewesen, dann hatte sie sich bestraft und ihn bestraft, mit Kleinigkeiten, wie sie es nannte, absichtlich mürrisch, beleidigt, aggressiv, sicher, dass sie dieses Spiel jederzeit abbrechen könnte, denn es war ja wirklich nur ein Spiel. Lachend würde sie zu ihm sagen, ich liebe dich, weil er nicht wissen durfte, dass sie völlig aufgehört hatte zu leben, seit man in ihr entrissen hatte. Sie würde lachen. Er sollte stolz auf sie sein. Aber wenn sie dieses Papier nicht bekam, würde sie es dort nicht vorweisen können. Ohne dieses Papier keine Überfahrt. Das hatte man ihr gleich zu Beginn gesagt, versichert. Jeden Tag gegen 2 Uhr ließen die Wachposten die Gruppe D mit Eimern Wasser aus dem Brunnen aufziehen. Die Gruppe A, die in Hab-8-Stellung wartete, musste im Laufschritt die vollen Eimer übernehmen und sie auf die Felsblöcke der Mole ausleeren. Denn die Felsblöcke mussten, das war Befehl von oben, sauber sein. Sehr sauber. Seit Monaten schon verfasste sie Gesuche, legte Bescheinigungen vor, bekam sie zurück, da sie plötzlich ungültig waren, ging weg, kam mit einem neuen Stempel wieder. Als alles zu stimmen schien, bemerkte man, dass ein Papier verloren gegangen war. Sie musste wieder von vorn anfangen. Schon zweimal hatte die Angestellte den schweren Ordner, auf dem in großen roten Buchstaben ihrer beiden Namen standen, fallen lassen, als sie ihn in die Hände nahm. Da, wo der Mann gelegen hatte, waren die Kieselsteine rot. Der Kommandant hatte verboten, die Stelle zu säubern. Eines Tages hieß es, die Akte sei vermutlich in die Registratur zurückgewandert und müsse dort warten, bis sie wieder an der Reihe war. Die Beamten hinter den Schaltern trödeln mit einem Schriftstück herum, damit sie nicht noch vor Schluss ein neues anfangen müssen. Ihr Papier, sie weiß, sie spürt, dass sie es heute noch nicht bekommen wird. Die spanischen Reiter, der Appellplatz. Die Häftlinge, die zu langsam waren, müssen laufen, mit 50 Kilo Steinen auf dem Rücken, 2 Stunden lang. Nachts schmerzt sie diese linke Hand oft, die in der Leere der Finsternis ihn sucht, ihn und seine glatte Haut, ihn und seine unter ihrer Hand erregt, heftig atmende Brust. Schmerzt diese Hand, die früher zum Schein zögerte, bevor sie Zärtlichkeit schenkte, auf die sein ganzer Körper, angespannt, stumm, wartete. 15 Gefangene der Gruppe F nicht schnell genug zum Appell angetreten. Müssen in der Mittagshitze stehen bleiben, in die Sonne blicken. Schluss für heute. Wegen der Genehmigung bekommen Sie eine Vorladung. Nein, sie würde keine Träne vergießen. Sie erstickt. Tränen des Zorns, der Verzweiflung, die Kehle tut ihr weh. Sie hat das Gefühl, sie kann den Schrei nicht zurückhalten, der in ihr aufsteigt, anschwillt. Aber sie muss ihn unterdrücken, damit er lautlos in ihr erstirbt. Ganz fest die Tür hinter sich schließen. Weiter die Schreie verschlucken. Weiter diese Arbeit tun, die sie noch nie getan hat. Ihm aus allen Kleidern und Mänteln, die er in ihr gekannt hat, eine Decke weben. Das ist seit je so üblich in ihrem Dorf. Man muss die Stoffe zerzupfen mit der Hand, aus den Fasern Zöpfe flechten und sie auf dem Webstuhl zu einem neuen Gewebe zusammenfügen. Sturm. Die Männer haben seit 2 Tagen nichts mehr gegessen. Die Schiffe können nicht anlegen. Es wurde angeordnet, dass weitergearbeitet wird. Mehr noch, dass mit Hilfe von Scheinwerfern auch nachts Steine gebrochen werden. Die meisten Männer sind krank, zittern in ihren Lumpen. Die Wachen gehen in die Zelte, schlagen zu, zerreißen die letzten Kleidungsstücke, die noch ein wenig schützen, und hinaus in den Schlamm, denn es regnet, zerren sie die Männer, die sich verkriechen. 2, 4, 9 werden ohnmächtig. Die Peitschen knallen, und in dieser Nacht sterben so viele, dass der Lagerkommandant einschreiten muss. Vielleicht wären das für die da oben doch zu viele Tote durch Unglücksfall oder durch eine alte Tuberkulose. Einen blauen Faden, bevor sie zu Bett geht, den Schlaf suchen. Blau. Ein kleines Stück von diesem Mantel, den sie immer trug, wenn sie ihn von seinen Vorlesungen abholte. Sie webte und lachte bei den Gedanken, ihn wiederzusehen. Ihn, der die Treppe heruntergestürmt kam und sie an sich presste. Noch ein wenig von dem rosa Kleid, das sie nie gemocht hatte, das ihm aber so gut gefiel. Sie lachte, lachte, weinte. Ich küsse deine Hand, ich küsse deine rechte Schulter. Nachts schlafe ich an dich geschmiegt und morgens wecke ich dich. Sie schüttelte sich. Vielleicht wäre es ihm nicht recht gewesen, dass sie so träumte. Nein. Ich muss mich fest in der Hand haben. Wenn ich ins Lager komme, wenn er eintritt, muss ich ihn ganz schnell mit einem Wortschwall überschütten. Alles bereit haben, was für ihn wichtig sein kann, und es ihm in einem Zug berichten. Denn bestimmt werden wir nicht viel Zeit haben. Dabei gäbe es so viel zu sagen, so viel zu erklären. Ich muss es fertigbringen, ihm in dieser Stunde ein paar Tropfen Leben einzuflößen. Ist das lang, eine Stunde? Was wir beide lebten, war ich es auch, die ihm immer vom Leben erzählte. Er kennt meine Worte. Einen ganzen Monat lang, so hatte sie beschlossen, würde sie jeden Tag ins Ministerium gehen, würde sie vor der großen Tür warten, bis die Beamten herauskamen und sie sahen. Sie wollte, dass ihr Bild sich ihnen einprägte. Die Peitsche aus geflochtenem Stacheldraht saust auf den Rücken nieder. Einige Gefangene haben versucht, ihre Schädel, die jede Woche kahl rasiert werden, vor der sengenden Sonne zu schützen. Wollte sich keine Einzelheiten dieses Besuchs ausmalen. Aber wenn sie es zuließ, dass einige Bilder vor ihr erstanden, waren sie immer allein, an einem Strand, mit etwas wie einem Lager in der Ferne. Ihn jedoch konnte sie sich nicht vorstellen. Sein Gesicht, seinen Geruch, sie wollte ihm sagen. Eines Morgens, die Decke war seit langem fertig, sah sie den Briefträger schon von Weitem auf sich zulaufen. In der Hand hielt er die Genehmigung, zur Insel zu fahren. Der Hund. Als der Soldat ihr erlaubte, das Schiff zu verlassen und sie die Mole entlang ging, es war hoher Mittag, alle Fensterläden waren geschlossen, aber sie spürte trotzdem, dass man ihr nachblickte, da war der Hund. Der Hund auf sie zugelaufen und kurz vor ihr mit steifen Beinen stehen geblieben, hatte sich aufgebäumt, als hielte ihn eine Kette zurück. Er bellte nicht, sondern schrie, stöhnte, heulte. Der Soldat rief ihn beim Namen, aber das Tier verharrte auf den Hinterbeinen aufgerichtet, Schaum vor dem Maul. Sie war stehen geblieben, wollte nicht weitergehen. Aber der Soldat, mit dem Kinn und dem Kolben seiner Maschinenpistole, wies er ihr stumm den Weg. Eine Zelle, zwei Hocker, sie. Die Riegel waren wieder vorgeschoben worden, einer nach dem anderen. Sie hat sie gezählt. Drei. Ich habe Bauchweh. Ich bin da. Und gleich wieder kommen. Mein Gott, was für ein Gott. Bauchweh. Hinausgehen. Meine Hände sind feucht. Verkrampft. Bin nur noch Bauch. Und gleich wieder hereinkommen. Lächeln. Ich muss lächeln. Wenn der Schattenstreifen die Ecke der Fensterluke erreicht, bevor ich bis 10 gezählt habe, wird auch er lächeln. Und dann? Und wenn er mich nicht sehen wollte. Die Riegel. Eins, zwei. Wie ist er herangekommen? Ich habe nicht gehört, dass der dritte Riegel geöffnet wurde. Es war schwierig, herzukommen. Weißt du? Wie verändert er aussieht. War das Meer stürmisch? Sie ist da. Da. Nein, aber die Laufereien. 2 Jahre lang, fast jeden Tag. Hingehen, warten. Das darf ich nicht sagen. Die Worte entgleiten mir. Hast dich heruntergebetet, der Rosenkranz, dessen Faden reißt. Und die Worte, die in alle Richtungen fallen. Weißt du, im letzten Augenblick habe ich geglaubt, ich würde dich nicht sehen. Ich hatte das Papier nicht. Was für ein Papier? Ihre Stimme so schrill. Vielleicht, weil ich schon so lange keine Frauenstimme mehr gehört habe. Na, das Papier, um hierher zu kommen. Ohne das Papier kein Schiff. Das wusste ich von Anfang an. Und dann ist die Genehmigung gekommen, dass ich fahren kann, dich besuchen, ohne das Papier. Und heute Morgen hat der Soldat es von mir verlangt. Aber hören Sie, man hat mir... Und dann hat er einen Vorgesetzten gerufen. Sehr höflich. Hat er gelesen und zu mir gesagt... Er hört mir nicht zu. Sie bewegt andauernd den Kopf. Warum? Also kurz, ich will dich nicht mit all dem langweilen. Ich bin da, du bist da. Das ist seine Haut. Das ist mit seiner Haut geschehen. Ich sehe durch den Trillich, wie spitz seine Schultern geworden sind. Sein Hals ist länger. Hager und doch aufgedunsen. Aber ich habe wirklich geglaubt, ich würde nicht durchkommen. Seine Zigeunerhaut. Ich muss von etwas anderem sprechen. Die Worte müssten kommen, da sein. Ihn wenigstens anlächeln. Ich kann nicht. Er ist hässlich geworden. Ja, das ist es. Hässlich. Ein Vogel ist vorbeigeflogen. Kurzer Augenblick, Riss quer durch die Luke. Er blickt ihm eine Weile nach. Es gibt kaum Vögel hier im Lager. Sie ist da. Jetzt ist sie da. Ein Gerücht im Lager, zuerst zögernd, Gemurmel, das immer lauter wird. Heute Morgen eine Frau mit dem Schiff, die Frau eines Gefangenen. Also werden Besuche genehmigt. Und dann... Dann kehren alle verdrängten, weil unerträglichen Träume zurück. Eine Explosion von Bildern. Goldbraune Beine, Rockzipfel, Gelächter. Ja. Sie wird ihre Hände, ihre wie kleine Körbe gewölbten Hände auf meinen Hals legen. Da, wo die Haare abrasiert sind. Sie wird lachen und sagen, das fühlt sich stachelig an wie junges Gras. Für sie ist alles junges Gras. Unzählige winzige Lichtpunkte an den Wänden. Der Wachposten stand am anderen Ende der Zelle und wandte ihnen den Rücken zu. Ihr schien sogar, als zögerte er, bevor er sich umdrehte. Da streckte sie die Hand aus, um ihn zu berühren. Aber in seinen Augen las sie so viel Angst, nicht vor dem Wachposten, sondern vor ihr, dass sie die Hand zurückzog und die rechte auf die linke legte, nach alter Gewohnheit. Und trotz ihrer Verzweiflung ihn anzulächeln versuchte, um ihm Mut zu machen. Freust du dich, dass ich gekommen bin? Warum sage ich so etwas Überflüssiges? Er riecht komisch. Das war dieser Mann da? Diese meine Worte. Worte, die nie die richtigen gewesen wären. Du wirst lachen. Deine Hände die ganze Zeit. Ich weiß schon, ich habe das nie gekonnt, aber ich habe eine Decke für dich gewebt. Aus allen meinen Kleidern. Die Decke. Seit gestern Abend hielt sie fest unter dem Arm. Nachts auf dem Schiff. Niemanden in ihrer Nähe haben. Diese Leute, die in ihr Dorf zurückkehrten. Ihre Kleider, die Einsamkeit, die sie ausstrahlte, kennzeichneten sie als eine der Frauen jener Männer da drüben. Und dieses Lager auf der anderen Seite ihrer Insel, dieses Lager, wegen dem sie die Hälfte ihres Landes nicht betreten durften. Nicht einmal mehr die Schafe durften drauf grasen, dieses Lager. Also war sie allein geblieben, der Leute wegen. Ihretwegen. Die zusammengefaltete Decke unter dem Arm. Und jetzt faltet sie sie auseinander. Siehst du, das ist das blaue Kleid, das. Ich muss lächeln. Wenn einem jemand ein Geschenk bringt, lächelt man. Sagt man Danke. Aber warum bin ich so müde heute? Beim Hacken würde ich diese Müdigkeit vielleicht nicht so sehr spüren. Was ich ihr sagen wollte, ich wusste es genau. Alles hatte ich mir zurechtgelegt. Ihre Füße. Bei diesem Hocker berühren sie nicht den Boden. Ich wusste nicht mehr, dass sie so klein ist. Und das hier ist das Rosa, das ich nie anziehen wollte. Und das ist... Aber sie schweigt, denn jetzt lächelt er. Zumindest sein Mund, seine Augen nicht. Und geistesabwesend beugt er sich vor, zieht die Decke an sich, lässt sie zu Boden gleiten, vergisst sie anzusehen. Seine Augen, wie der Bauch will. Diesmal werde ich hinausgehen müssen und er wird sich ärgern. Ungeschickt, ich tue immer. Ja, das ist es. Sie haben ihm die Augen gebleicht. Die Augen gebleicht. Ein Stöhnen, das sie nicht unterdrücken kann. Seine Schultern, seine Hände. Einen Augenblick lang schienen sie sich ihr zu nähern. Eine Bewegung, die sie nicht sah. Die Augen. Ihm gebleicht. Wieder Flecken an den Wänden. Diesmal farbige. Ich muss ihr sagen, dass sie leben soll. Sie strahlt nichts mehr aus. Ich weiß, wie anlehnungsbedürftig sie ist. Sie muss. Sie ist ein Kind, ich habe es so gewollt. Deshalb muss ich es ihr befehlen. Wie sehr das schmerzt. Obwohl ich weiß, dass es nichts ist. Und mein Geschlecht, das kein Verlangen mehr kennt, richtet sich plötzlich auf vor Eifersucht. Wenn wir die ganze Zeit zusammen gelebt hätten, wäre es vielleicht genauso. Manchmal gereizt. Mit Fetzen von Gewohnheit. Er zieht sich in sich zurück. Und ich? Ich tue nichts von dem, was ich tun müsste. Aber was müsste ich? Wenn der Vogel noch einmal vorbeifliegt, sage ich ihr, einfach so ganz schnell, ohne sie anzusehen, befehle ich ihr... Seit einem Jahr regnet es oft. Alles ist grün in der Stadt. Das war noch nie da. Was ist los? Was geschieht mit uns? Hier ist es das zweite Mal. Die Peitsche auf den nassen Rücken, die aufplatzten unter dem ersten Regen. Die Scheinwerfer auf den Felsen. Die Männer, die zusammen waren. Und meine Worte. Wellen gegen Wellen, die einander aufheben. Mantel. Haut auf meiner Haut. Das alles war er. Dessen bin ich mir sicher. Einen Augenblick lang eine Wolke über dem Licht der Luke. Und doch haben wir manchmal miteinander gelacht. Du konntest lachen. Ja. Ich muss sie zerbrechen. Schnell. Nur ich kann es tun. Mein schönstes Geschenk. Man verletzt, verstümmelt die jungen Bäume, damit sie groß und stark werden. Mir nur nichts vormachen, nicht glauben, ich werde daran zugrunde gehen. Es ist nicht wahr, so etwas stirbt man nicht. Ich werde unter den Schlägen sterben. P. wird es sein, mit seinen Händen. Solche Angst vor seinen Händen. Wie schauen die Autos aus? Sind sie nach vorn noch länger geworden und das Hinterteil wie abgehackt? Was kann ihm das schon ausmachen? Er hat doch gar nichts übrig für Autos. Hat sogar immer ein bisschen so getan, als kenne ich ja keine einzige Type. Die Autos? Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er recht. Wenn man solche Dinge weiß, bleibt man lebendig. Du wohnst nicht mehr im Dorf? Nein. Der Vorort ist jetzt besser für mich. Sie wird damit nicht fertig. Ist nicht imstande, allein zu leben. Versteckt sich. Oder hat Schwierigkeiten, von denen ich nichts weiß. Ich darf für sie nicht mehr existieren. Hast du mir Seife mitgebracht? Nein? Du weißt doch, das ist das beste Geschenk für einen Gefangenen. Sie hatte die Hand in die Tasche gesteckt und darin ein leicht verformtes Stück Schokolade gefunden. Mit der Fingerspitze sogar etwas wie einen kleinen Faden daran zu spüren geglaubt. Holt es heraus, in der gewölbten Hand, und streckt es ihm hin, Kind. Die Züge plötzlich entspannt. Und dann sind die Tränen da. Sie weiß nicht, wie sie verbergen soll. Lässt sie strömen. Von Schluchzen geschüttelt. Der Wachposten, der dösend an der Tür lehnte, an ihr Schweigen gewöhnt, richtet erschrocken sein Gewehr auf sie, starrt sie einen Augenblick an, kauert sich wieder hin, lacht und muss niesen. Da beugt er, der Gefangene, sich vor, und als er das kleine Stück Schokolade nimmt, hält er einen Augenblick ihre Hand in der seinen. Zum ersten Mal berühren sich ihre Hände. Und seine glanzlosen Augen suchen die ihren. Du darfst nicht mehr weinen. Nie mehr. Du bist groß jetzt. Als ob sie das nicht wüsste. Würden sie die ganze Stunde lang aneinander vorbeireden? Würde jeder sagen, was der andere nicht wollte? Wie früher, als es nur ein Spiel war. Und sie wussten, dass sie genug Zeit vor sich hatten, um zu vergessen. Isst die Schokolade. Sonst schmilzt sie. Später. Nachher. Wellen der Verzweiflung, eine um die andere. Hat er wirklich alles vergessen? Kann er mich nicht mehr verstehen? Wenn ich ihm etwas hinstreckte in der geschlossenen Hand, öffnete er meine Finger einen nach dem anderen. Aber ich schloss sie sofort wieder. Lächerlicher, kindischer, notwendiger Ritus. Und das dauerte eine ganze Weile, bis die Schokolade oder das Bonbon geschmolzen war. Manchmal hatte ich auch gar nichts in der geschlossenen Hand. Will er mich nicht mehr verstehen? Und das Verlangen, das uns verstummen ließ, bis auf einige lautmalerische Worte, die unsere Körper befriedigten, bei denen sie sich aufbäumten und der wir uns schämten, wenn es vorbei war. Vergessen. Übrigens fahren die Schiffe hierher sehr schnell. Wir haben sogar einen Schwertfisch getötet. Er ist in die Schraube geraten. Das Meer war rot. Und peitschte mir ins Gesicht. Sag nicht peitschen, bitte. Alles so fern, als sei nie mein Ziel. Tag um Tag habe ich diesen Berg abgetragen, die zerklüftete Linie der Felsen verändert, in dem Schotter, den ich seit Monaten breche, unseren Strand gesehen und darauf dich hinter deinem kleinen Felsen, nackt. Wie du mit geöffneten Schenkeln dalagst und lachtest, weil die Sonnenstrahlen wie lange Geschlechtsteile in dich eindrangen. Und ich, eifersüchtig, feig, ließ es zu, legte mich hin mit ausgestreckten Armen und Beinen, um auch besessen zu werden, wollte auf die gleiche Weise durchdrungen werden wie du, dasselbe fühlen wie du, du sein. Aber der Berg ist schwer. Ich kann ihn nicht mehr abtragen, versuche es nicht mehr. Und ich knie an seinem Fuß, zerschlage Steine und ziehe Wasser aus dem Brunnen auf, um sie zu begießen. Und gehe auf seinen Graten, angetrieben von Wachposten, die mich in den Rücken stoßen. Das ist mein Leben. Hier. Ich bin angelangt. Mir kommt vor, du hast abgenommen. Oder vielleicht nicht zugenommen. Nein. Es ist ein Wachposten. Er klopft dem anderen auf die Schulter und schickt ihn hinaus. Zum dritten Mal wechselt die Aufsicht. Es ist ein Spiel. Die Frau eines Sträflings sehen und zuschauen, wie er, der Gefangene, allmählich die Fassung verliert. Der Neue stellt sein Gewehr hin, setzt sich im Schneidersitz in eine Ecke der Zelle, hoch erfreut über diese unerwartete Abwechslung, zieht einen Augenblick lang im Geist die Frau aus, dann beginnt er die beiden zu belauern, lässt sie nicht aus den Augen. Ich glaube, ich ermüde ihn. Ich höre die anderen nicht mehr hacken, auch nicht mehr die Steine ins Meer hineinrollen. Es sollte mir gleichgültig sein. Ich muss ihre überdrüssig werden. Und ich kann nicht. Nie hätte ich für möglich gehalten, dass sie so lange regungslos auf einem Hocker sitzen kann. Sie sieht mich an und ihr Blick wird hart. Ich enttäusche sie. Bin nicht mehr der, den sie erwartet hat. Und das ist gut so. Es stimmt nicht. Ich bin kein Kind mehr, weißt du? Bin vielleicht sogar nie eins gewesen. Oder nur solange du es wolltest. Aber das sage ich dir nicht. Damit würde ich zugeben, dass ich immer gelogen habe. Du sagtest, du würdest mir ein ausgefülltes Leben geben. Nein, ich werde es nicht sagen. Ich werde ihm auch nicht von der kleinen Tanne erzählen. Das ist nicht wichtig für ihn. Nicht wichtig. Ich habe mit einer Liebe gelebt, die ich mir erfand. Mit Einzelheiten und Erlebnissen, die mir gefielen. Und er während dieser Zeit auch. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Das ist es. Ich muss mich damit abfinden. Dabei wollte ich meine Hände hinter seinem Nacken verschränken. Mich an ihm emporziehen, um Leib an Leib sein Atmen zu spüren. Schauer, unter denen ich fast verging. Was bekommt ihr zu essen? Ist es gut? Hast du endlich mit Englisch angefangen? Das solltest du unbedingt, weißt du? In den Bergen, in der Stadt, sind jetzt welche dabei, eine Revolution vorzubereiten. Sie beraten, sind sicher. Kontakte, Codes, Waffen, Verbindungen, Streifzüge. Schon morgen können sie losschlagen und alles sieht sehr vielversprechend aus. Und ich begieße Steine und muss dieser Frau beibringen, dass sie mich nicht mehr lieben soll. Für sie hätte ich, wenn sie mich darum gebeten hätte. Ihr Lachen, ihre Spiele waren meine ganze Wonne. Und jetzt... Du bist fähig, keinerlei Verlangen mehr zu verspüren, nach nichts. Und mich verlangt nach allem. Wir haben vom Roten Kreuz Zigaretten bekommen. Das war gut. Sie ist sitzen geblieben, zwingt sich, geduldig zu sein, wartet. Wie immer übrigens, dass er den ersten Schritt tut. Steht auf, geht hin und her, drängt sogar den Wachposten ein wenig zur Seite. Zorn erfasst sie. Sie stampft mit dem Absatz auf, presst die Hand auf den Mund, um die Worte zurückzuhalten. Du, vor dem die Lügner zögerten, du bist jetzt dieser untadelige Gefangene, der gerührt ist, weil ihm eine Organisation ein paar Krümel Tabak schickt. Aber was haben sie getan, dass du zu mir sagst, wir haben vom Roten Kreuz Zigaretten bekommen, weißt du? Und nachher kommt noch... Heute ist Freitag, weißt du? Da gibt es wieder Bohnensuppe. Bohnen habe ich schon immer gern gegessen. Bald ist es soweit. Sie sieht mich an mit jener Mischung aus Verachtung und Hass, die sie schon immer für Nullen, für solche, die nicht zählen, empfunden hat. Dann habe ich zumindest etwas in meinem Leben erreicht, von ihr gehasst zu werden. Sie, Sonne, die mich versenkte. Vielleicht habe ich manchmal nur gekämpft, um von ihr bewundert zu werden. Verehrt. Setzen Sie sich. Es ist verboten, in der Zelle hin und her zu gehen. Verzeih mir bitte, aber weißt du, ich habe mich mehr als 2 Jahre auf diesen Besuch vorbereitet und jetzt nichts von dem, was ich... Ich auch. Ich habe mich auch 2 Jahre darauf vorbereitet. Und jetzt diese Hitze. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Rauchst du etwa zu viel? Ich bitte dich. Sie sieht mich ohne Maske, nackt. Er hat nur ein Verlangen, die Schokolade essen. Ich glaube, er wünscht sich, der Besuch wäre schon vorbei. Ich fühle, spüre sein körperliches Verlangen, hier herauszukommen. Ja, das kenne ich noch an ihm. Vielleicht, um seine Schokolade zu essen, ohne dass ich es sehe. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Ende der Besuchszeit durchhalte. Wie spät mag es jetzt sein? Jetzt, da sie gekommen ist und ich getan habe, was ich tun musste, wünsche ich mir nur noch, dass ich meine Eingeweide beruhigen, dass mein Herz, das wieder zu schnell schlägt und mir Stöße von Blut heiß vor Angst in die Kehle pumpt, sich beruhigt. Natürlich habe ich nicht Englisch gelernt. Wie soll ich es ihm sagen, diesem Mann, der sich so sehr über Zigaretten vom Roten Kreuz freut, dass ich den ganzen Tag brauchte, um mich vom Morgen zu erholen und die ganze Nacht, um mich auf das neue Warten vorzubereiten. Und dass ich an den Tagen, an denen ich mich stärker fühlte, von einem Zimmer ins andere wanderte, träumte, sang, was ich ihm sagen würde. Und jetzt zum Schluss, hier, zwischen diesen Steinen, muss ich mir wohl oder übel eingestehen, diese Schläge, dieser Stacheldraht, das ist die offizielle Anerkennung meines Kampfes. Frei. Frei hätte er vielleicht keinen Sinn mehr. Immer Angst vor Wörtern, warum mich belügen und sagen vielleicht. Ein Schrei oder eher ein Aufheulen. Sonderbar. Heiser. Das ist nichts. Reg dich nicht auf. Frei. Hier bin ich frei. Lieber Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Ihr Hals schon etwas verwelkt, aber sie ist schön. Du willst mich nicht mehr anlächeln, damit ich deine Zahnlücken nicht sehe. Aber ich habe sie gesehen. Auch deine Zähne hast du für deine Ideen hergegeben. Vielleicht noch einmal meine Finger an ihren Nacken. Dein Lächeln, dein Raubtiergeruch. Du hast ihn eingetauscht gegen ein Fell aus Heldentum. Ein mottenzerfressenes Fell, voller Flicken. Ausgebessert mit hochtrabenden Worten. Sie ist wieder aufgestanden, geht in der Zelle hin und her. Der Wachposten hat ihr ein Zeichen gemacht, sich auf den Hocker zu setzen. Aber sie hat entschlossen die Hand ausgestreckt. Bitte, ich habe ja nur einen Augenblick Zeit. Und der Wachposten, gewohnt, Befehle entgegenzunehmen, hat nachgegeben. Ja, ein Fell aus schlaffen Fahnen, bedeckt mit den Spuren schwülstiger Reden. Und darin du zu Stein erstarrt, ein Standbild, ihr stummen Helden. Mit eurem großartigen Stolz, ihr edlen Gefangenen, du und die anderen hier. Ihr glaubt also noch zu etwas Nutze zu sein. Ein Hochgenuss hier zu leben, voller Stolz, ihr alle. Die Strähne über ihrem Ohr bewegt sich, löst sich. Du willst nicht mehr hier herauskommen. Du willst, dass dein Tod eine Krönung sei. Deine Krönung. Lächerlich. Aber ich, hörst du? Ich, kleine Bourgeoise, die nie etwas verstanden hat. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass du diesen Drillich-Anzug wegwirfst, weil Drillich hässlich ist und es blauen Wollstoff gibt und blau dir steht. Eitler Hahn, der auf überholte Theorien hereingefallen ist. Ich kann nicht mehr. Von Müdigkeit übermannt, senkt sie plötzlich den Kopf, steht breitbeinig da, holt tief Atem, als sei sie lange gelaufen. Sie zieht den Hocker zu sich heran, zögert, kauert sich in eine Ecke der Zelle, verkriecht sich darin. Und während sie mit der rechten Hand ihre linke umklammert, wartet sie regungslos, dass sich der Zorn, der sie erfasst hatte, widerlege. Das Meer, seit Beginn des Besuchs ruhig und leise plätschernd, beginnt zu rauschen. Er bemerkt es und hört, wie der Wind näher kommt. Das Meer greift an. Er hat es mechanisch gesagt. Unwillkürlich, fast lächelnd. Es ist einer ihrer wenigen Scherze nachts im Zelt. Und dann sieht er sie an und sagt noch: Heute Abend gibt es Bohnensuppe. Ich mag Bohnen gern. Er hat es gesagt. Ja, er hat es gesagt. Es ist geschehen. Und vom Berg her hört man wieder die Spitzhacken. Was sagst du? Was wirst du heute Abend essen? Bohnensuppe. Die ich mag. Wie schlecht er das sagt. Als rezitiere er. Aber er hat doch Bohnen nie gemocht. Er sagt es absichtlich. Will mir etwas zu verstehen geben. Er will mich zwingen. Nie ist er dieser Gefangene gewesen. Schlaff, feige. Sie steht da mit geöffneten Händen, lacht, weint. Sie bückt sich, hebt die kleine Decke auf und hält sie ihm hin. Ihre Schüchternheit, ihr Unbehagen, fort. Voller Glück erkennt sie ihn wieder. Ich habe dich gehasst eben. Verachtet. Sie lacht, schüttelt ihr Haar, geht auf ihn zu. Sieh, wie du Nein sagst mit deiner Kopfbewegung. Aber du wirst mich nicht mehr täuschen. Deine Augen, sie werden wieder wie früher. Du willst, dass ich dich von mir weise, dass ich dich nicht mehr liebe. Aber dazu hast du kein Recht, das geht dich nichts mehr an, mein Liebster. Ja, mein Liebster. Eine Stunde vergeudet. Eine Stunde, während der er sich kleinmütig gestellt hat. Er wusste, dass ich das nicht hinnehmen würde. Wie konnte ich mich täuschen lassen? Ich bin es, die ihn nicht richtig liebt. Ich, die Mittelmäßige. Diese schreckliche Stunde war... Ein langer Trommelschlag. Und all die Worte, die sie sich zurechtgelegt, in einer bestimmten Reihenfolge geordnet hatte und die zu nichts Nutze gewesen waren. Wie bitte? Die Tür öffnet sich. Ein anderer Wachposten kommt auf sie zu. Da reißt sie sich die Jacke herunter, die ihre Arme bedeckte. Während man sie zurückdrängt, streckt sie sich und einen Augenblick lang ruht ihr Arm auf dem seinen, den er ebenfalls ausgestreckt hat. Flankiert von den beiden Wachposten geht sie den Weg entlang, der zum Hafen führt. Ich habe nicht gesehen, wo er lebt, noch die Gesichter derer gesehen, die um ihn waren. Erschöpft, allein in der Zelle, lässt er sich sinken, legt sich dahin, wo sie am Höhepunkt ihres Zorns gekauert hat und zieht die Decke an sich, die er während des Besuchs nicht hatte anschauen wollen. Und mit einer langsamen, zärtlichen Bewegung wickelt er sie sich um den Kopf, legt die Wange auf die Schulter, umklammert seine Arme, damit sich sein Geruch, den er hasst, besser mit dem der kleinen, so schlecht gewebten Decke vermischt. Dann schüttelt er den Kopf. Ein geschlagenes, verwundetes Tier, das nicht weiß, wo es sich verkriechen soll. Bunt gescheckt, blau, rosa, rot. Die Wachposten kommen in sein Zelt und finden ihn in die Decke eingerollt. Gib sie her. Und bewusst, glücklich, das Ende zu beschleunigen, stürzt er sich auf die beiden Wachposten. Schwach, kraftlos, schlägt sie ins Gesicht. Der Feigenbaum. Einziger Baum im Lager. An ihm hängt man renitente Gefangene an den Füßen auf. Sie steht am Bug des Schiffs. Allein. Betrachtet ihren Arm, der einen kurzen Augenblick lang den seinen berührt hat. Und streichelt ihn behutsam. Ganz behutsam. Dann löst sie ihr Haar und rollt es um diesen Arm. Als ein Wachposten in das Zelt zurückging, um die Decke zu beschlagnahmen, war sie nicht mehr da. Nicht mehr vorhanden. Mit den Fingern, einer Gabel, den Zähnen hatten die Gefangenen sie vollständig aufgetrennt. Am Feigenbaum. Die Schläge werden schneller. Ich habe ihm nicht gesagt. Und dann schlug einer der Wachposten einmal zu viel zu. Genau über dem Ohr. Wenn sie wiederkommt, wird sie ihm sagen. Sie hörten in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk das Hörspiel »Auf der Insel wollte sie ihm sagen« von François Xenakis. Aus dem Französischen von Sibylle A. Roth. Es sprachen Christian Brückner und Barbara Petritsch. Hörspieleinrichtung und Regie Reinhard Hummel.